Also gibt es in deiner Erfahrung externe und internale auditive Elemente. Alle TA-Leute haben sie. Sie haben ein kritisches Eltern-Ich, das immer fragt, mache ich das jetzt auch richtig? Niemand sonst hat so etwas. Erst wenn er bei einem TA-Therapeuten war, hat er auch ein kritisches Eltern-Ich. Das ist es, was die TA für die Leute tut. Okay, was war sonst noch da? Visualisierst du, während ich jetzt zu dir spreche? Frau, nein, ich sehe dich außerhalb von mir. Okay, es gibt also eine externe, visuelle Komponente in deiner Erfahrung. Erlebst du irgendetwas im kinästhetischen Bereich? Frau, nicht bevor du es eben erwähntest. Okay, was ist es? Frau, ich spüre, dass mein Kiefer verspannt ist. Das bekommt man auch, wenn man fragt, was ist dir gerade bewusst? Dann würdest du mir etwas über deinen Bewusstseinszustand erzählen, so wie er im Augenblick gerade ist. Jetzt haben wir also den auditiven, den visuellen und den kinästhetischen Anteil näher bestimmt. Einen Geschmack oder einen Geruch hast du nicht wahrgenommen, oder? Frau, nein. Okay, ich dachte es mir. Nun, nach meiner Definition ist eine Veränderung deines Bewusstseinszustandes, die ihn von dieser in irgendeine der anderen möglichen Kombinationen dieser Dinge zu überführen. Zum Beispiel, wenn du jetzt nur meine Stimme hören würdest und nicht deinen internalen Dialog, so würde das für dich einen veränderten Bewusstseinszustand bedeuten. Denn normalerweise tust du das nicht. Meistens sprichst du mit dir selbst, während andere Leute sprechen. Wenn du anstatt external zu sehen, dir innerlich eine klare, detaillierte, lebendige und fokussierte visuelle Vorstellung erzeugst, so wäre das ein veränderter Bewusstseinszustand. Wenn du zum Beispiel Zahlen sehen würdest oder die Buchstaben des Alphabets, eine Orange oder dich selbst auf dieser Couch sitzend, mit deiner Hand an deinem Ohr in einer Position des auditiven Zugangs, das Nicken deines Kopfes. Eine andere Sache ist, dass dein kinästhetischer Anteil propriozeptiv war. Ein verspannter Kiefer ist etwas ganz anderes als das Gefühl der Couch, die Wärme da, wo deine Hand das Gesicht berührt, das Gefühl deiner anderen Hand gegen deinen Schenkel, das Schlagen deines eigenen Herzens, das Heben und Senken deiner Brust, während du ganz tief atmest, das Intonationsmuster meiner Stimme, die wechselnde Klangfarbe, das Bedürfnis, deinen Blick zu fokussieren und der wechselnde Fokus deiner Pupillen, das sich wiederholende Blinzeln der Lider und die Empfindung der Schwere. Nun fühlst du, wie sich dein Bewusstseinszustand verändert. Das konstituiert nach meiner Auffassung einen veränderten Bewusstseinszustand. Das Vorgehen dabei ist, erst herauszufinden, was da ist, um dann irgendetwas zu machen, das dazu führt, dass etwas anderes ins Bewusstsein kommt. Habt ihr erst einmal die Steuerung des veränderten Bewusstseinszustandes übernommen, könnt ihr mit solchen Manövern anfangen, die die Wahlfreiheit erweitern, die Wahlmöglichkeiten hinzufügen. Frau, ich denke, an diesem Punkt war ich mir dessen bewusst, was passiert ist. Und ich hätte es stoppen können, wenn ich gewollt hätte, deshalb. Aber du hast es nicht gemacht. Frau, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, was es mit diesem Streit auf sich hat. Ob man nun jemand anders dazu bringen kann, in einen veränderten Bewusstseinszustand zu gehen oder nicht. Ich bin noch nicht. Nun, dieser Streit ist so dumm, als dass es sich lohnt, mit ihm anzufangen. Denn nur diejenigen Menschen werden euch Widerstand leisten, die wissen, dass ihr es macht. Außerdem kann ich jemanden dazu bringen, mir bis in den Trancezustand hinein Widerstand zu leisten. Dazu brauche ich ihm nur die Instruktionen zu geben, etwas Bestimmtes zu tun, er wird das Gegenteil davon machen. Er wird sofort in einen veränderten Bewusstseinszustand gehen. Ein Beispiel dafür ist, was Mütter oft zu ihren Kindern sagen. Hör auf zu lachen! Sie induzieren veränderte Bewusstseinszustände durch das Ausspielen der Polarität. Kinder haben an dem Punkt keine Wahlmöglichkeit. Zumindest so lange nicht, bis sie über die erforderliche Variabilität, Vielfalt verfügen. Wer wen zu was veranlassen kann, ist eine Funktion der erforderlichen Vielfalt. Wenn du mehr Flexibilität in deinem Verhalten hast als dein Hypnotiseur, dann kannst du in Trance gehen oder auch nicht. Dann hängt es davon ab, was du willst. Henry Hilgard hat sich eine hypnotische Induktion zurechtgebaut und sie auf 10.000 Leute angewandt. Und er hat herausgefunden, was auch nicht weiter verwunderlich ist, dass nur ein bestimmter Prozentsatz von ihnen in Trance ging. Es waren diejenigen, die entweder sowieso schon an diese hypnotische Induktion angepasst waren oder diejenigen, die flexibel genug waren, sich diesem Vorgehen anzupassen. Die übrigen, die nicht flexibel genug waren, um sich an die spezielle hypnotische Induktion anzupassen, konnten nicht in Trance gehen. Sein Bewusstseinszustand zu verändern, ist nichts Verrücktes. Ihr macht es alle in jedem Augenblick. Die Frage ist nur, ob ihr den veränderten Bewusstseinszustand zur Veränderung nutzt, und wenn ja, wie ihr ihn benutzt. Ihn zu induzieren, ist nicht die Schwierigkeit. Ihr braucht nur über die Parameter der Erfahrung zu sprechen, die der Person bewusst sind. Die Frage ist, wie macht ihr es mit wem? Habt ihr es mit einer sehr visuellen Person zu tun, so geht ihr völlig anders vor, als wenn ihr es mit einer Person zu tun habt, die viel mit sich selbst spricht und sich ihres verspannten Kiefers bewusst ist. Für sie wäre es ein veränderter Bewusstseinszustand, wenn sie klare, fokussierte visuelle Vorstellungen entwickeln würde. Für eine sehr visuelle Person wäre das wiederum ein normaler Bewusstseinszustand. Das Gute an einem veränderten Bewusstseinszustand ist, dass die Person, die sich in ihm befindet, mehr und ganz andere Wahlmöglichkeiten zur Verfügung hat, als in ihrem normalen Wachbewusstsein. Viele Menschen denken, dass in einem Trancezustand zu gehen gleichbedeutend ist mit dem Verlust von Kontrolle. Daher kommt überhaupt die Frage, kann man die Leute dazu bringen, in Trance zu gehen? Wozu man sie bringen kann, ist, in einen Bewusstseinszustand zu gehen, in dem sie über mehr Wahlmöglichkeiten verfügen. Das Ganze ist sehr paradox. In einem veränderten Bewusstseinszustand hat man nicht sein normales Modell der Welt. Und deshalb verfügt man über eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten. Da ich Bewusstseinszustände mit Hilfe von Repräsentationssystemen darstellen kann, kann ich sie auch als Kalkül benutzen, um zu berechnen, was sonst noch alles möglich sein muss. Ich kann Bewusstseinszustände planen, die vorher noch nicht da waren, und sie dann erzeugen. Als ich Gestalttherapeut war, hatte ich diese Möglichkeit nicht. Genauso wenig, wie sie in den anderen Therapieformen vorhanden war, die ich gemacht habe. Alle anderen Modelle bieten diese Alternative nicht. Zurzeit habe ich einen Studenten, von dem ich denke, dass er sehr gut ist. Unter anderem schätze ich an ihm, dass er anstatt an sich und über sich zu arbeiten, sich die Zeit nimmt, in einen veränderten Bewusstseinszustand zu gehen, um sich mit neuen Realitäten zu versorgen. Ich denke, wenn Therapeuten an sich mit sich selbst arbeiten, bedeutet das meistens, dass sie nichts anderes tun, als sich selbst ausgesprochen und vollständig konfus zu machen. Einmal engagierte mich eine Frau für einen Workshop. 3 Wochen vor dem abgemachten Termin rief sie mich an und teilte mir mit, dass sie ihre Meinung geändert hätte. Also verständigte ich meinen Anwalt und ließ ihn die entsprechenden Schritte einleiten. Sie hatte etliche Monate Zeit, um den Workshop zu planen und um das zu tun, was sie versprochen hatte. Diese ganze Zeit hat sie damit verbracht, darüber zu arbeiten, ob sie nun bereit dazu war oder nicht. Ihr Therapeut rief mich an und versuchte mich zu überreden, sie nicht zu belangen. Er sagte, also es ist nicht so, dass sie keine Zeit dafür investiert hätte. Monatelang hat sie darüber gearbeitet, ob sie bereit sei, es zu machen oder nicht. Für mich hätte es etwas sehr Naheliegendes gegeben, was sie hätte machen können. Sie hätte mich einige Monate früher anrufen können und mir sagen können, dass sie noch unsicher sei. Aber anstatt das zu tun, hat sie versucht, eine externe Erfahrung internal und bewusst durchzuarbeiten. Und ich denke, wie wir es auch schon ganz oft gesagt haben, das ist ein Paradoxon. Wenn die Leute, die in Therapie kommen, über die entsprechenden Ressourcen bewusst verfügen könnten, so hätten sie sich schon verändert, sonst wären sie gar nicht da. Wenn ihr als Therapeuten bewusst versucht, euch selbst zu verändern, richtet ihr euch damit auf eine andauernde Konfusion ein und werdet wahrscheinlich in alle möglichen interessanten, aber nicht gerade nützlichen Kreisprozesse hineingeraten. Einer meiner Studenten war zuvor mein Klient. Er fing damals gerade im College an. Er sagte, ich habe ein schreckliches Problem. Ich begegne einem Mädchen und es läuft Dufte. Sie besucht mich und schläft mit mir toll. Aber am nächsten Morgen, gleich beim Aufwachen, denke ich, nun, entweder muss ich sie heiraten oder ich muss sie aus dem Bett stoßen und sie dann nie wiedersehen. Im Moment habe ich nur gestaunt, dass ein menschliches Wesen mir das erzählte. Ich werde nie aufhören, mich darüber zu wundern, wie sehr die Menschen ihre Welt der Erfahrung einschränken können. In seiner Welt gab es nur diese beiden Wahlmöglichkeiten. Ich habe zu dem Zeitpunkt mit John zusammengearbeitet. John sah ihn an und sagte, ist es dir schon mal passiert, dass du einfach sagst, guten Morgen? Und der Student macht, ah. Ich denke, als therapeutisches Manöver war es nicht viel wert. Denn was wird er jetzt machen? Er wird ihr guten Morgen sagen. Und dann wird er ihr entweder den Fuß ins Kreuz stellen und sie aus dem Bett stoßen oder ihr einen Heiratsantrag machen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten außer diesen. Als er in die Konfusion kam und ah machte, berührte ich ihn und sagte, schließe die Augen. Und John sagte, und fange an, einen Traum zu träumen, in dem du lernen kannst, wie viele andere Möglichkeiten es noch gibt. Und deine Augen werden nicht fähig sein, sich zu öffnen, bis du sie nicht alle herausgefunden hast. Er blieb dort sitzen, 6,5 Stunden lang. Wir gingen in den Nebenraum. 6,5 Stunden lang war er damit beschäftigt, Möglichkeiten zu fördern. Weggehen konnte er nicht, denn es war ihm nicht möglich, seine Augen zu öffnen. Er hat es versucht. Er stand auf und setzte sich in Bewegung. Aber er konnte die Tür nicht finden. Die ganzen Möglichkeiten, an die er in diesen 6,5 Stunden dachte, waren schon immer da und ihm verfügbar. Aber er hatte noch nie etwas unternommen, um sich Zugang zu seiner eigenen Kreativität zu verschaffen. Das Umdeuten ist eine Möglichkeit, die Leute dazu zu bringen, zu sagen, ey, wie kann ich das noch machen? In einer Hinsicht ist es der größte Kritizismus zu sagen, halt, denk noch einmal über dein Verhalten nach. Denk in dieser Form darüber nach. Mache etwas Neues. Was du jetzt machst, klappt nicht. Erzähl dir selbst eine Geschichte und suche nach 3 neuen Möglichkeiten, diese Geschichte zu erzählen. Und plötzlich verändert sich etwas in deinem Verhalten. Menschen machen gerne etwas sehr Merkwürdiges. Wenn sie merken, dass etwas nicht funktioniert, betreiben sie es noch stärker. Geht einmal in eine Schule und beobachtet die Kinder beim Spielen auf dem Schulhof. Ein Kind geht zu einem anderen hin und stößt es, woraufhin dieses Kind die Brust vorstreckt. Wenn das andere Kind das nächste Mal kommt, um es zu stoßen, kann es das noch besser tun, denn jetzt findet es eine feste Brust vor, gegen die es seine Hand legen kann. Was alles möglich ist, wenn man anstatt ein Problem direkt anzugehen, indirekt arbeitet, ist in therapeutischen Kreisen überhaupt noch nicht verstanden worden. Milton Erickson hat etwas gemacht, von dem ich glaube, dass es die kürzeste Behandlung war, von der ich jemals gehört habe. Die Geschichte wurde mir so erzählt. Er besuchte 1957 das VA Hospital in Palo Alto. Die Psychiater warteten mit den Patienten draußen in der Halle. Sie kamen einzeln rein, einer zur Zeit, und Milton machte ein bisschen Zauberei. Tat so dies und jenes. Dann gingen sie wieder raus in die Halle und sprachen mit den anderen darüber, wieso Milton diese Dinge im Grunde nicht wirklich getan hätte und dass er ein Scharlatan sei. Ein junger Psychologe, so geradlinig und aufrichtig, wie man ihn sich nur wünschen kann, stellte einen 17-jährigen Jugendlichen vor, der Leute überfallen und allen möglichen Schaden angerichtet hatte, den er überhaupt fähig war, sich auszudenken. Der Junge hatte seit Stunden draußen in der Halle gewartet und gesehen, wie Leute in somnambulistischen Trancezuständen wieder zurückkamen. Er sagte, uah, was werden sie mit mir machen? Er wusste nicht, ob er nun einen elektrischen Schock bekommen würde oder was sonst. Sie brachten ihn herein und da stand dieser Mann mit 2 Krückstöcken hinter dem Tisch, der Raum voller Zuschauer. Sie gingen nach vorne vor den Tisch. Milton sagte, warum haben Sie diesen Jungen hier hereingebracht? Und der Psychologe erklärte die Situation und trug die Fallgeschichte vor, so gut er nur konnte. Milton sah den Psychologen an und sagte, gehen Sie und setzen Sie sich. Dann sah er den Jungen an und sagte, wie überrascht wirst du sein, wenn sich nächste Woche dein Verhalten vollständig ändern wird? Der Junge sah ihn an und sagte, ich werde sehr überrascht sein. Und Milton sagte, geh wieder raus. Bringt diese Leute wieder weg. Der Psychologe nahm an, Milton hätte sich entschlossen, nicht mit dem Jungen zu arbeiten. Wie die meisten Psychologen hatte er überhaupt nichts mitbekommen. In der Woche darauf veränderte sich der Junge völlig, von Kopf bis Fuß, von Fuß bis Kopf. Der Psychologe sagte, er hätte nie herausgefunden, was Milton eigentlich gemacht hätte. In meinem Verständnis hat Milton nur eines gemacht. Er gab dem Jungen Gelegenheit, sich Zugang zu seinen eigenen unbewussten Ressourcen zu verschaffen. Er sagte, du wirst dich verändern und dein Bewusstes wird nichts damit zu tun haben. Unterschätzt niemals den Nutzen, den es hat, einfach das den Leuten zu sagen. Ich weiß, dass ihr ein riesiges Aufgebot von Ressourcen zur Verfügung habt, von dem euer Bewusstes nicht einmal eine Ahnung hat. Ihr seid fähig dazu, euch selbst zu überraschen, jeder einzelne von euch. Wenn ihr euch wirklich kongruent verhaltet, wie wenn die Leute alle Ressourcen haben und sich verändern werden, fangt ihr damit an, im Unbewussten eine treibende Kraft einzuführen. Mit das Erste, was mir an Milton aufgefallen war, als ich ihn zum ersten Mal besuchte, war der unglaubliche Respekt, den er vor unbewussten Prozessen hatte. Seine Demonstrationen versuchte er immer so einzurichten, dass im Wechsel jeweils bewusste und unbewusste Aktivitäten deutlich wurden. In der Linguistik gibt es etwas, das man als das Es-liegt-mir-auf-der-Zunge-Phänomen nennt. Wisst ihr alle, was das ist? Wenn ihr ein Wort wisst und ihr sogar wisst, dass ihr es wisst, aber nicht sagen könnt, welches es ist. Euer Bewusstes weiß sogar, dass euer Unbewusstes weiß, welches Wort das ist. Ich erinnere die Leute immer daran, um ihnen zu beweisen, dass ihr Bewusstes noch bedeutungsloser ist als das, was auf ihrer Zunge liegt. Ich hypnotisierte einmal einen Linguistikprofessor und schickte sein Bewusstes fort in eine Erinnerung. Ich fragte, ob sein Unbewusstes wüsste, was das Es liegt mir auf der Zunge Phänomen sei. Er hatte es oft in seinen Kursen demonstriert. Sein Unbewusstes antwortete mir, ja, ich weiß, was es ist. Ich sagte, wie kommt es, dass du, wenn du ein Wort weißt, es nicht seinem Bewussten präsentierst? Und er antwortete mir, sein Bewusstes ist verflucht arrogant, zu anmaßend. Im letzten Workshop, es ging gerade um Strategien, programmierten wir eine Frau darauf, ihren Namen zu vergessen. Einer der Teilnehmer sagte, ich weiß nicht, wie es möglich sein soll, dass ich jemals meinen Namen vergessen könnte. Darauf ich, wie heißt du? Und er sagte, ich weiß nicht. Ich sagte, gratuliere deinem Unbewussten, selbst wenn du keins hast. Für mich ist es eine erstaunliche Tatsache, dass die Hypnose so systematisch ignoriert wurde. Ich denke, der Hauptgrund dafür ist der, dass das Bewusste, das sie praktiziert, ihr nicht traut. Aber in jeder Therapieform, mit der ich mich auseinandergesetzt habe, gibt es Trance-Erfahrungen. Gestalt basiert auf positiven Halluzinationen, TA auf Dissoziationen. Und alle verfügen sie über großartige verbale Induktionen. Ebenfalls auf diesem letzten Workshop war ein Typ, der beinahe den ganzen Tag über skeptisch war. Als ich während einer Übung an ihm vorbeiging, sagte er gerade zu seinem Partner, »Kannst du dir jetzt erlauben, dieses Bild näher anzusehen?« Das ist ein hypnotisches Kommando. Später auf der Treppe fragte er mich, ob ich an Hypnose glaube. Was ich glaube ist, dass es ein unglückliches Wort ist. Es ist ein Begriff für unzählige, ganz unterschiedliche Erfahrungen, für unzählige, ganz unterschiedliche Zustände. Bevor wir anfingen, mit der Umdeutung zu arbeiten, machten wir hauptsächlich Hypnoseinduktionen. Wir entdeckten, dass wir durch den Prozess der Umdeutung gehen konnten, ohne die Leute vorher in Trance versetzt zu haben. So kamen wir zum neurolinguistischen Programmieren. Wir dachten, also gut, wenn das stimmt, dann müssten wir in der Lage sein, die Leute in alle uns bekannten Phänomene der tiefen Trance hinein umzudeuten. Also nahmen wir eine Gruppe von 20 Leuten, und im Verlauf eines Abends programmierten wir alle Teilnehmer so, dass sie sämtliche Phänomene tiefer Trance zeigten, über die wir jemals irgendwo gelesen zu haben uns erinnern konnten. Wir entdeckten, dass wir jedes Phänomen tiefer Trance erzeugen konnten, ohne irgendeine der ritualistischen Trance-Induktionen durchzuführen. Wir erreichten Amnesie, positive Halluzinationen, Tontaubheit, Farbenblindheit, alles. Eine Frau halluzinierte sogar negativ. Sie halluzinierte Leslie weg, einen ganzen Abend lang. Leslie die Hand anheben. Ihre Hand flog hoch und sie hatte keine Ahnung, warum. Es war genau wie in diesen Cartoons über Geister und dergleichen. Es war eine ebenso valide negative Halluzination, wie wir sie durch Hypnose erreicht hatten. In der Phobietechnik seht ihr euch selbst dort hinten stehen. Und dann fließt ihr aus eurem Körper heraus und seht euch selbst dort sitzen, wie ihr selbst euch in eurem jüngeren Alter zuseht. Das ist ein Phänomen tiefer Trance. Es erfordert positive Halluzinationen und das Herausfließen aus dem eigenen Körper. Das ist ziemlich verblüffend. Und doch braucht ihr den Leuten nur explizite Instruktionen zu geben und 95 von 100 sind in der Lage, sie schnell und mühelos zu verwirklichen, solange ihr nicht so auftretet, als sei es schwer zu bewerkstelligen. Wenn ihr so tut, als sei es nur die Einführung zu etwas anderem, was dann ganz schwierig sein wird, machen Sie weiter. Realisieren Sie alle Phänomene tiefer Trance und verändern Ihren Bewusstseinszustand. Das neurolinguistische Programmieren ist nur insofern eine logische Ebene höher als alles, was zuvor in der Hypnose und in der Therapie gemacht wurde, einzuordnen, als es euch die Möglichkeit gibt, die Dinge formal und methodisch zu machen. Das NLP erlaubt euch, genau zu bestimmen, welche Veränderungen in der subjektiven Erfahrung notwendig sind, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Die Hypnose ist zum größten Teil ein Zufallsprozess. Wenn ich einer Person eine Suggestion gebe, muss sie eine Methode entwickeln, um sie zu realisieren. Als neurolinguistischer Programmierer beschreibe ich genau, was ich möchte, was die Person tun soll, um die Suggestion zu realisieren, sogar wenn ich die Hypnose mitbenutze. Das ist der einzige und wichtige Unterschied zwischen dem, was wir hier tun, und dem, was die Menschen in der Hypnose schon seit Jahrhunderten gemacht haben. Und es ist ein sehr wichtiger Unterschied, denn es gibt euch die Möglichkeit, Resultate präzise vorherzusagen und Nebenwirkungen zu vermeiden. Mit Hilfe des Umdeutens, der Strategien des Ankerns, mit allen Techniken des neurolinguistischen Programmierens, könnt ihr sämtliche Reaktionen hervorrufen, die ihr durch Hypnose hervorrufen könnt. Und trotzdem ist es nur eine Möglichkeit des Vorgehens. Sie mit Hilfe der offiziellen Hypnose hervorzurufen, ist auch spannend. Und NLP und Hypnose zu kombinieren, ist noch viel spannender. Zum Beispiel gibt es die Technik des träumenden Armes, die bei Kindern großartig funktioniert, bei Erwachsenen übrigens auch. Zuerst fragt ihr, wusstest du schon, dass du einen träumenden Arm hast? Wenn ihr dann ihr Interesse geweckt habt, fragt ihr, was ist deine Lieblingssendung im Fernsehen? Wenn sie in den visuellen Zugang gehen, achtet ihr darauf, zu welcher Seite sich ihre Augen bewegen. Und während sie noch im visuellen Zugang sind, hebt ihr ihren Arm hoch, den auf der gleichen Seite, und sagt, ich hebe jetzt deinen Arm hoch. Und dein Arm wird sich nur so schnell wieder nach unten bewegen, wie du dir die ganze Sendung ansiehst. Und du kannst damit anfangen. Jetzt. Also sieht sich das Kind seine Lieblingssendung an. Ihr könnt euch sogar vorbeugen und den Arm für einen Moment anhalten. Ihr sagt, jetzt kommt Werbung. Und installiert eine Botschaft. Ich werde euch etwas über die Extreme dieses Vorgehens erzählen. Ein Klient von mir hatte eine sehr beeinträchtigende Halluzination, die permanent da war. Ich konnte niemals ganz dahinter kommen, worin sie eigentlich bestand. Es war eine Art geometrischer Figur, sie war lebendig und folgte ihm überall hin. Sie war so etwas wie ein persönlicher Dämon, nur dass er nicht sich als Dämon bezeichnete. Er konnte zeigen, an welcher Stelle des Raumes sie sich gerade befand. Und er interagierte mit ihr. Wenn ich ihm eine Frage stellte, drehte er sich zu ihr herum und fragte sie, was meinst du dazu? Bevor er zu mir kam, hatte ihn ein anderer Therapeut davon überzeugt, dass sie ein Teil von ihm sei. Ob es stimmte oder nicht, weiß ich nicht. Er war jedenfalls überzeugt davon, dass sie ein Teil von ihm sei, den er abgespalten hätte. Ich nahm seinen Arm und sagte, ich werde jetzt deinen Arm hochheben. Und ich möchte, dass du ihn nur so schnell wieder runterlässt, wie du damit anfängst, sie wieder zu integrieren. Dann drückte ich seinen Arm mit einem Ruck nach unten und das war's. Die Integration fand statt, zack, wumm, weil ich diese beiden Dinge vorher mit Hilfe von Worten fest miteinander verbunden hatte. Ich fragte einmal einen TA-Therapeuten, welcher Teil im Moment die totale Kontrolle über sein bewusstes Verhalten habe, denn er hatte nicht den Anschein, als könnten die Leute wählen, ob sie ihre Eltern oder ihr Kind sein wollen. Also benannte er einen dieser Teile. Die TA hat für alles Mögliche eine Bezeichnung. Ich sagte zu ihm, würdest du bitte nach innen gehen und diesen Teil fragen, ob er auch bereit sei, dein Bewusstes für eine Zeit lang aus dem Verkehr zu ziehen? Und er sagte, darauf sagte ich, geh einfach nach innen und frage und finde heraus, was passieren wird. Er ging also nach innen und stellte die Frage und sein Kopf fiel vornüber. Weg war er. Es ist erstaunlich, welche durchschlagende Wirkung es hat, Sprache zu benutzen. Ich denke, die Leute sind sich noch nicht darüber im Klaren, wie groß der Einfluss verbaler und nonverbaler Sprache tatsächlich ist. Am Beginn einer Therapiesitzung sagen wir häufig zu unseren Klienten, sollte Ihnen etwas ins Bewusstsein kommen, was in irgendeiner Weise zu schmerzhaft für Sie sein wird, so möchte ich Ihrem Unbewussten sagen, dass es meiner Meinung nach das Recht und die Pflicht hat, alles Unerfreuliche von Ihrem Bewussten fernzuhalten. Ihre unbewussten Ressourcen können das und sollen das auch. Nämlich Sie davor schützen, an Dinge zu denken, die in der Form unnötig sind, und Ihr bewusstes Erleben erfreulicher gestalten. Wenn also irgendetwas Unerfreuliches in Ihrem Bewusstsein auftaucht, kann Ihr Unbewusstes Ihren Augen erlauben, sich zu schließen. Einer Ihrer Hände sich zu heben. Und Ihr Bewusstsein kann sich in eine schöne Erinnerung hinein forttreiben lassen. Und mir damit die Möglichkeit geben, mich privat mit Ihrem Unbewussten zu unterhalten. Denn ich weiß nicht, was für Sie das Allerschlimmste war, das Ihnen jemals widerfahren ist. Ich sage damit, wenn X stattfindet, reagiere ich in dieser Weise. Und dann sorge ich dafür, dass X passiert. Ich sage nicht, denken Sie an das Schlimmste, was jemals passiert ist. Ich sage, ich weiß nicht. Das ist das gleiche Muster, wie es in »Mit Familienreden« beschrieben ist. Das Muster der eingebetteten Fragen. Virginia sagt nicht, was wollen Sie? Sie sagt wirklich, ich frage mich, warum meine Familie eine Reise von 9000 Kilometern macht, um zu mir zu kommen. Und ich weiß es nicht, ich bin neugierig. Wenn ich sage, ich weiß nicht genau, was in eurem ganzen Leben die schmerzlichste und tragischste Erfahrung war, so wird sie sofort im Bewusstsein vorhanden sein. Die Menschen verarbeiten Sprache nicht bewusst. Sie verarbeiten Sprache auf der unbewussten Ebene und können sich nur eines ganz kleinen Teils von ihr bewusst werden. Das meiste dessen, was Hypnose genannt wird, ist ein sehr spezieller Gebrauch der Sprache. Den Bewusstseinszustand eines Menschen zu verändern und ihm neue Programme und neue Lern- und Wahlmöglichkeiten zu geben, ist ein Ding. Ihn dahin zu bekommen, dass er weiß, dass er in einem veränderten Bewusstseinszustand war, ist ein völlig anderes. Die Menschen haben sehr unterschiedliche Strategien, um sich selbst von Dingen zu überzeugen. Die konstruierenden Elemente eines Glaubenssystems darüber, was Hypnose ist, und die Fähigkeit, Hypnose als eine Technik zu verwenden, sind zwei ganz verschiedene Dinge. Die Hypnose lässt sich als therapeutische Technik sehr viel leichter bei Leuten anwenden, die nicht wissen, dass sie im Trancezustand waren. Denn mit ihren unbewussten Prozessen kann man sehr viel flüssiger kommunizieren. Solange ihr in der Lage seid, unbewusste Feedbackschleifen mit ihnen herzustellen, werdet ihr ihren Bewusstseinszustand verändern können und sie werden leichter Amnesien entwickeln. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist ein Typ mit Namen Hal. Er war Teilnehmer eines Seminars, das eine Studentin von mir organisiert hatte, die sich allerdings kurz vor dem anberaumten Termin dafür entschieden hatte, ein unzulänglicher Mensch zu sein und den Staat zu verlassen. Die Leute hatten sich alle zum Seminar eingefunden. Und jemand rief mich an und sagte, all die Leute sind hier, was soll ich tun? Da es in meiner Nähe war, fuhr ich zu ihnen rüber und sagte, gut, ich werde diesen Abend mit euch verbringen. Ich möchte kein Seminar durchführen, aber ich würde gerne von euch allen wissen, was ihr euch von diesem Seminar erhofft habt. Hal sagte, ich war schon bei jedem Hypnotiseur, den ich nur finden konnte. Ich habe auch jedes Seminar über Hypnose besucht, das ich ausfindig machen konnte. Jedes Mal habe ich mich zur Verfügung gestellt, aber kein einziges Mal bin ich in Trance gegangen. Ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, etwas für jemanden zu tun, der immer nur Fehlschläge erlitten hat. Und dann dachte ich auch, oh toll, sehr interessant. Vielleicht ist er einer von den sogenannten Nicht-Hypnotisierbaren. Und es gibt etwas Interessantes dazuzulernen. Also wollte ich es versuchen. Ich machte eine Hypnoseinduktion und der Typ war sofort weg. Er ging in eine tiefe Trance und demonstrierte die schwierigsten hypnotischen Phänomene, alle ohne Ausnahme. Dann weckte ich ihn wieder und fragte ihn, bist du in Trance gewesen? Und er sagte, nein. Ich sagte, was ist passiert? Und er sagte, nun, du hast mit mir geredet und ich saß hier und hörte dir zu. Ich habe meine Augen geschlossen und sie wieder aufgemacht. Ich fragte ihn, hast du X gemacht? Und benannte eines der Trance-Phänomene, die er gerade eben demonstriert hatte, und er antwortete, nein. Also dachte ich, ah ja, das ist eben eine Funktion seiner Amnesie. Ich hypnotisierte ihn noch einmal und gab ihm implizite hypnotische Kommandos, sich an all die Dinge zu erinnern, die er gerade gemacht hatte. Trotzdem konnte er sich nicht erinnern. Die anderen Leute im Raum wurden natürlich langsam verrückt, denn sie hatten ihn alle diese Dinge tun sehen. Ich habe es damit versucht, ihnen zu sagen, erzählt Hall, was ihr gesehen habt. Sie erzählten es ihm und er sagte, das funktioniert bei mir nicht. Ich habe diese Dinge nicht gemacht. Wenn ja, würde ich es wissen. Das Interessante an Hall war, dass es mehr als nur einen von ihm gab und dass sie untereinander keine Verbindung hatten, keine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Also dachte ich, ich müsste sie etwas durcheinander mischen. Ich sagte zu ihm, während du im Wachzustand bleibst, möchte ich dein Unbewusstes bitten, dir zu demonstrieren, dass es Dinge gibt, die es tun kann. Und zwar dadurch, dass es deine Hand hochgehen lässt, so dass sich nur dein rechter Arm in Trance befindet. Sein Arm fing an, sich unwillkürlich nach oben zu bewegen. Ich dachte, nun, das wird ihn überzeugen. Schließlich war nur einer seiner Arme in Trance. Aber er sah mich gerade an und sagte, gut, mein Arm ist in Trance, aber der Rest von mir kann nicht in Trance gehen. Es gibt übrigens eine Regel für mich, die besagt, dass ich Erfolg haben muss. Also versuchte ich es damit, ihn auf Video aufzunehmen und ihm dann die Aufnahme zu zeigen. Er konnte sie nicht sehen. Wir schalteten das Videogerät ein und er ging einfach in Trance. Und das war's dann. Er konnte sich die Videoaufnahme nicht ansehen. Ich erklärte ihm, dass er fähig sei, sich die Aufnahme anzusehen, wenn er vorher nicht in Trance gewesen wäre. Also saß er da vor dem Videogerät, schaltete es ein und weg war er. Wir schalteten es wieder aus und er kam zurück. Er schaltete es wieder ein und war wieder weg. Er verbrachte den Rest des Abends, sich selbst in Trance gehen zu sehen. Es war ihm nicht möglich. Schließlich war er überzeugt davon, in Trance gewesen zu sein, aber begreifen konnte er es nicht. Das Ganze war eine Lektion für mich. Ich hörte auf, mir Gedanken darüber zu machen, ob die Leute wissen, dass sie in Trance waren oder nicht. Von da an achtete ich nur auf die Resultate, die ich erzielen konnte, um sie dann als Phänomene der Veränderung zu utilisieren. Hypnotiseure tun sich gerne selbst etwas Schreckliches an. Hypnotiseure sind immer mit großer Sorge darum bemüht, die Leute davon zu überzeugen, dass sie in Trance gewesen sind. Und es ist überhaupt nicht wichtig. Für den Veränderungsprozess ist es ohne jede Bedeutung. Es gibt nichts, wofür es wichtig wäre. Ob sie nun wissen, dass sie in Trance waren oder nicht, sie werden merken, dass sie sich verändert haben. Das Gleiche gilt für das Ankern und das Umdeuten. Solange ihr eure Arbeit mit Hilfe eurer sensorischen Erfahrung überprüft, ist es ganz egal, ob eure Klienten glauben, dass sie sich verändert haben oder nicht. Sie werden genügend Erfahrungen sammeln, um es herauszubekommen, wenn sie sich überhaupt noch darum kümmern. Die Informationen und die Muster, die wir euch angeboten haben, sind als formale Kommunikationsmuster frei von Inhalten. Sie können in jedem Kontext menschlichen Verhaltens und menschlicher Kommunikation angewandt werden. Wir fangen gerade erst an, die Menge der Möglichkeiten zu sichten, wie dieses Material genutzt werden kann. Wir machen das sehr, sehr ernsthaft. Zurzeit tun wir nichts anderes, als zu untersuchen, wie diese Information genutzt werden kann. Bis jetzt ist es uns noch nicht gelungen, die Vielfalt an Möglichkeiten zu erschöpfen, wie dieser Stoff kombiniert und angewendet werden kann. Und wir wissen auch nicht, wo die Grenzen für die mögliche Nutzung dieses Materials zu suchen sind. Einige Dutzend möglicher Anwendungen haben wir in diesem Seminar erwähnt und demonstriert. Das ist eben die Struktur der Erfahrung. Punktum. Bei systematischer Anwendung konstituiert es eine jeweils vollständige Strategie zur Erreichung jeder auf bestimmtes Verhalten bezogenen Zielsetzung. Wir führen immer weniger therapeutische Seminare durch und machen auch immer weniger Therapien. Denn es gibt eine im Feld der klinischen Psychologie sehr verbreitete Vorannahme, die wir persönlich ablehnen, nämlich, dass die Veränderung ein kuratives Phänomen ist. Man macht etwas ausfindig, das falsch läuft, und bringt es dann wieder in Ordnung. Wenn man 100 Leute fragt, was möchtest du für dich erreichen, werden 99 sagen, ich möchte damit aufhören, X zu tun. Es gibt eine grundsätzlich andere Art, die Veränderung zu betrachten. Wir nennen sie den generativen Ansatz oder den Ansatz der Bereicherung. Anstatt danach Ausschau zu halten, was falsch läuft und dieses dann in Ordnung zu bringen, könnt ihr genauso gut über Möglichkeiten nachdenken, wie euer Leben bereichert werden kann. Was würde Spaß bringen, wenn ich es täte? Oder was wäre interessant, wenn ich es tun könnte? Welche neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten könnte ich für mich selbst erfinden? Wie kann ich die Dinge richtig dufte, aufregend gestalten? Als ich mit der Therapie anfing, kam ein Mann zu mir und sagte, ich möchte zu den Menschen bessere Beziehungen haben. Ich sagte, oh, Sie haben Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen. Woraufhin er sagte, nein, ich komme gut klar mit Leuten, ich genieße meine Beziehungen sehr. Ich möchte sie gerne noch mehr genießen können. Ich sah meinen therapeutischen Werkzeugkoffer durch und suchte etwas, womit ich ihm hätte helfen können, aber ich fand nichts. Sehr selten kommen die Leute und sagen, nun, ich bin zufrieden, mein Lieber. Aber wissen Sie, wäre ich doppelt so zufrieden, würde ich das Leben noch schöner finden. Sie kommen und sagen, ich bin nie zufrieden. Ich sage, sind Sie da ganz sicher? Und sie sagen, absolut. Psychologen ist das Konzept der generativen Veränderung sehr schwer zu verkaufen. Leute aus der Wirtschaft zeigen sich da interessierter und sind auch eher bereit und in der Lage, Geld auszugeben, um zu lernen, wie man es umsetzt. Oft machen wir Gruppen, die zur Hälfte aus Wirtschaftsleuten und zur Hälfte aus Therapeuten besteht. Ich sage, nun, ich möchte jetzt, dass ihr nach innen geht und euch drei ganz verschiedene Situationen vergegenwärtigt. Die Wirtschaftsleute gehen nach innen, kaufen sich ein Auto, gewinnen einen Rechtsstreit, haben eine Begegnung, die sie so richtig genießen. Die Therapeuten gehen nach innen und werden als Kind verprügelt, lassen sich scheiden oder erleiden den schlimmen beruflichen Fehlschlag und die größte Erniedrigung ihres Lebens. Zurzeit untersuchen wir etwas, das wir die generative Persönlichkeit nennen. Wir suchen Leute, die in bestimmter Hinsicht genial sind, bestimmen die Sequenz der unbewussten Programmierung, die sie benutzen, und installieren anderen Leuten diese Sequenzen, um herauszufinden, ob sie in der Lage sind, die gleichen Aufgaben zu bewältigen, wenn sie die entsprechenden unbewussten Programme zur Verfügung haben. Ein Beispiel aus dem Wirtschaftsbereich ist die Geschichte mit dem Maßnehmen, die wir für die Werbeagentur gemacht haben. Wenn wir so arbeiten, verschwinden die Dinge, die problematisch waren und sonst anders für eine Therapie gewesen wären. Wir umgehen das ganze Phänomen der Arbeit an Problemen völlig, denn wenn die Struktur verändert wird, verändert sich auch alles andere. Denn Probleme sind einzig eine Funktion der Struktur. Mann, kann das auch zu neuen Problemen führen? Ja, aber die sind meist interessanter und entwicklungsbezogener. Wohin wirst du dich heute entwickeln? Wie möchtest du heute werden, ist ein völlig anderer Ansatz für Veränderung als, wo ist etwas falsch oder in welcher Weise bist du gestört? Ich erinnere mich an eine Gruppensitzung mit einem Gestalttherapeuten. Er fragte, wer möchte heute arbeiten? Niemand meldete sich. Er sagte, gibt es hier wirklich niemanden mit einem Problem, das ihn zurzeit belastet? Die Leute sahen sich an, schüttelten mit dem Kopf und sagten, nein. Er sah sie an und sagte, was ist los mit euch? Ihr seid nicht in Kontakt mit euch und dem, was da ist, wenn es hier keinen Schmerz gibt. Das hat er tatsächlich gesagt. Ich war total geplättet. Und plötzlich gingen sie alle in den Schmerz. Sie sagten, ja, du hast recht. Wenn ich keinen Schmerz empfinde, bin ich nicht in Kontakt mit meinen Gefühlen. Zack, sagt es. Alle gingen sie in den Schmerz und schon hatte er etwas zum Therapiemachen. Dieses Modell für Veränderung bringt keinen wirklich generativen und kreativen Menschen hervor. Ich möchte Strukturen aufbauen, die Erfahrungen möglich machen und hervorbringen, deren Resultat interessante Menschen sind. Die Leute beenden ihre Therapie und sind alles Mögliche, aber nur selten interessant. Ich denke nicht, dass irgendjemand Schuld daran hat. Ich denke, es ist das Resultat des gesamten Systems der Psychotherapie und der Beratungsarbeit und der Vorannahmen, auf denen es beruht. Die meisten Leute sind sich dieser Vorannahmen in keiner Weise bewusst. Als ich heute, während ihr das Umdeuten geübt habt, herumging und euch dabei zusah und zuhörte, fiel mir auf, dass viele von euch zu anderen Mustern übergegangen sind, von denen ich mit Sicherheit annehme, dass sie charakteristisch für euer gewöhnliches Verhalten in der Therapie sind. Es war ihnen lieber, als etwas Neues auszuprobieren, und das erinnert mich an eine Geschichte. Ungefähr vor 15 Jahren wurde der Zoo von Denver von Grund auf erneuert und renoviert. In diesem Zoo gab es einen Eisbären, dessen naturalistische Umgebung bei seiner Ankunft noch nicht fertiggestellt war. Eisbären gehören übrigens zu meinen Lieblingstieren. Sie sind sehr verspielt, sind groß und anmutig und machen eine Menge toller Sachen. Der Käfig, in dem der Eisbär vorübergehend untergebracht wurde, war gerade so groß, dass er drei freundliche und schwungvolle Schritte in die eine Richtung machen, hochspringen und sich drehen und dann drei Schritte zurück in die andere Richtung machen konnte, hin und zurück. Der Eisbär verbrachte viele, viele Monate in diesem Käfig, dessen Gitterstäbe sein Verhalten in dieser Form einschränkten. Als dann endlich seine naturalistische Umgebung fertiggestellt war, der Käfig stand die ganze Zeit auf dem dafür vorgesehenen Gelände, konnte der Bär freigelassen werden. Die Gitter um ihn herum wurden entfernt und der ganze Käfig wurde abgebaut. Ratet mal, was passiert ist. Und was meint ihr, wie viele von den Studenten dieser Universität immer noch durch das Labyrinth laufen und versuchen, die 5-Dollar-Note zu finden? Nachts brechen sie dort ein, um schnell noch mal durchzulaufen und nachzusehen. Es könnte ja sein, dass sie diesmal da liegt. Wir haben euch jetzt 3 Tage lang mit Informationen überschwemmt und dabei eure bewussten Kapazitäten völlig überlastet. Deshalb möchten wir euch 2 Verbündete anbieten, die, wie wir herausgefunden haben, für manche Leute ganz hilfreich sind. Wie viele von euch haben Carlos Castaneda gelesen? Diese herrlich multiple Persönlichkeit mit ihrem indianischen Freund. Im 2. oder 3. Buch gibt es eine Stelle, wo Don Juan Carlos einen Rat gibt. Wir würden diesen Rat keinem von euch geben, aber wir wiederholen ihn einfach, egal wofür es gut ist. Also, was Juan für Carlos tun wollte, was wir natürlich für euch nicht tun würden. Er suchte einen Weg, wie er ihn motivieren könnte, in seinem Verhalten immer kongruent und ausdrucksstark zu sein, so kreativ, wie er als Mensch nur sein kann. Er wollte Carlos Ressourcen mobilisieren, sodass jede seiner Handlungen Ausdruck des gesamten Potenzials sein würden, das ihm zur Verfügung stand, Ausdruck seiner ganz persönlichen Kraft, die er hatte und die ihm in jedem Moment verfügbar war. Juan sagte Folgendes zu Carlos: Immer wenn du merkst, dass du zögerst oder wenn dir auffällt, dass du es auf morgen verschiebst, irgendeine neue Verhaltensweise auszuprobieren, die du heute ausprobieren könntest, oder wenn du irgendetwas tust, was du schon einmal gemacht hast, dann brauchst du nur einen Blick über deine linke Schulter zu werfen, denn dort wirst du einen flüchtigen Schatten sehen. Dieser Schatten stellt deinen Tod dar. Er könnte jeden Moment einen Schritt hervortreten, dir die Hand auf die Schulter legen und dich mitnehmen. Also könnte die Handlung, die du gerade im Begriff bist zu tun, deine allerletzte sein. Und als deine letzte Handlung auf diesem Planeten könnte sie der vollste Ausdruck deiner Person sein. Eine Möglichkeit, dieses konstruktiv zu nutzen, ist zu begreifen, dass es Luxus ist, sich zögern zu leisten. Wenn ihr zögert, handelt ihr so, als wäret ihr unsterblich. Und, meine Damen und Herren, ihr seid es nicht. Ihr wisst noch nicht einmal den Ort und die Zeit eures Todes. Also könnt ihr eines tun, um euch daran zu erinnern, dass nicht zu zögern nicht bedeutet, unprofessionell zu handeln. Plötzlich einfach über eure linke Schulter zu sehen und euch daran zu erinnern, dass dort der Tod steht, und den Tod zu eurem Berater machen. Er oder sie wird euch immer sagen, ihr sollt etwas tun, was repräsentativ ist für euer ganzes Potenzial als Person. Weniger könnt ihr euch nicht leisten. Nun, das ist ganz schön heavy. Deshalb würden wir euch so etwas nicht erzählen. Uns fiel auf, dass Juan es zu Carlos sagte. Wir bieten euch eine Alternative an. Solltet ihr an irgendeinem Punkt entdecken, dass ihr zögert oder inkongruent seid, oder etwas auf morgen verschiebt, das ihr jetzt ausprobieren könntet, oder dass ihr einfach ein paar neue Wahlmöglichkeiten braucht, oder dass ihr gelangweilt seid, werft einen Blick über eure rechte Schulter, und dort werdet ihr 2 Verrückte sehen, die auf Hockern sitzen und euch beleidigen. Und sobald wir mit unseren Beleidigungen fertig sind, könnt ihr uns jede beliebige Frage stellen. Und das ist nur eine der Möglichkeiten, wie euer Unbewusstes euch das ganze Material präsentieren kann, das es in diesen 3 Tagen gelernt und repräsentiert hat. Gut, es gibt noch etwas, was wir am Ende eines Workshops gerne tun. Und das ist, euch zu sagen, auf Wiedersehen!